Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Hier ist Folge 6 und hier ist René. Hallo René. Hallo Stefan, ich grüße dich. Ja, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du es auch geschafft hast. Ja, ich wollte gerade sagen, mir geht's schon ganz gut, dank Ibuprofen. Willst du uns vielleicht erzählen, was du heute gemacht hast und wieso ich hier eine halbe Stunde, wie lange musste ich jetzt warten? War schon eine also anderthalb Stunden würde ich schon sagen, ne? Anderthalb Stunden habe ich hier vor dem Mikrofon gesessen und habe gewartet, dass du kommst. Und jetzt bitte deine Ausrede. Meine Ausrede? Ja gut, ich war noch beim Zahnarzt und das hat ein bisschen länger gedauert als erwartet. Aber wie gesagt, ich bin jetzt heilfroh, dass ich da raus bin. War ein bisschen schmerzhaft, aber die Details erspare ich euch. Okay, aber Zahnärzte ganz ehrlich, können so fies sein. Ganz ehrlich, wie unprofessionell ist denn das, dass du zum Zahnarzt gehst vor einer Aufzeichnung? Die Gefahr ist doch, dass du uns hier die ganze Zeit irgendwie voll nuschelst, komplett high so. Ja. Wie war das? Wie ist dieses Meme, was man erkennt? Is this the real world? Ja. Du hast recht, ich habe auch daran gedacht, vor dem Zahnarzttermin, aber zum Glück sind ja die Spritzen heute so, dass die Betäubung recht schnell wieder fällt und ich habe mich teilweise gefühlt wie heißt die eine hier, Chiara Ohofen, ne? Irgendwie, die sich die Lippen aufspritzen hat lassen hat. Hat sie die Lippen gespritzt, statt in die in Zahnfleisch? Sorry, ich bin abgerutscht, naja. Ich bin eigentlich sonst Assistentin in einem Schönheitssalon. Oh Gott. Ich glaube, ich darf der Zahnärztin nicht erzählen, dass wir einen Podcast machen. Das musst du jetzt aber. Dann würde sie die Folge sofort hören. Ja, mach mal. Nein. Sie können sie auf ja jeden Fall im Wartezimmer einspielen. Ja, das wäre es doch so. mit Bohrgeräuschen und so. Ja. Nein, auf jeden Fall haben wir uns heute verabschiedet mit den Worten Danke fürs Quälen und sehen uns beim nächsten Mal. Naja, aber da bin ich ja froh, dass ich dir nicht so Händchen halten musste. Wir haben ein super Verhältnis und an sich gehe ich auch gern zum Zahnarzt. Manchmal ist halt nicht alles schön beim Zahnarzt, aber danach wird es ja besser. Ne? Gut, dann hast du uns jetzt erstmal genug gequält mit dem Thema. Du hast deine Qualen auch hinter dir. Irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Hast du auch eine Spritze bekommen? Nee, pass auf. Also, du weißt ja, dass ich immer versuche, am Anfang der Sendung so ein bisschen auf das Thema hinzuführen. Und ja, ich merke das schon die ganze Zeit. Ich habe jetzt wirklich versucht, ob ich das so ein bisschen dezent untergebracht bekomme. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch ja schon geschnallt, worum es heute geht. Ich gebe euch einen Tipp, wir reden heute nicht über Bayern. Und das geht nicht um Sprachfehler. Ja. wollen wir es jetzt schon auflösen oder wollen wir Logopädie? Genau. Wollen wir schon auflösen oder wollen wir das jetzt das Housekeeping lang durchziehen? Obwohl, mir ist ja aufgefallen, ich switch mal zurück ins normale Deutsch, bei den Berliner Akzent, den hast du ja, das ist mir gerade im Vorgespräch wieder aufgefallen und auch wenn ich in die Aufzeichnung reinhöre, dass du wirklich massiv Berliner an manchen Stellen. Und soll ich dir mal was sagen? Es ist mir auch schon aufgefallen und kurioserweise passiert es meistens nur, so im Alltag eigentlich wenig, sondern wenn man irgendwie wirklich hier irgendwie ein Mikrofon vor der Nase hat. Echt? Ja. Ich habe überlegt, eigentlich müsstest du daran ein bisschen arbeiten, also statt hier ständig Äs rauszuschneiden und damit deine Zeit zu vergeuden, ich habe immer ein bisschen was zum Arbeiten gemacht, solltest du vielleicht ein Sprachtraining machen und nicht unsere Zuhörer mit deinem Berliner Dialekt drangsalieren, ne? Weil wir sind ja national und nicht regional, also es wäre schon schön, wenn man uns außerhalb von Berlin auch versteht. Ja. Jetzt habe ich extra M gesagt, weißt du? Nein, das passiert übrigens bei dir auch, ist mir aufgefallen. Dass ich Berliner? Aber wir wollen natürlich, nein, dass du M sagst. Ach so, das gehört ja dazu, das ist eine Denkpause. Ach so. Ich weiß jetzt nur nicht, was schlimmer ist, M zu sagen oder in einen Dialekt zu verfallen, dass es schwierig wird, dass uns die Leute da draußen verstehen. Wer heißt denn der Dialekt, deiner Meinung nach? Ich habe ja die das Vorbereitungsdokument, ich wollte es fast schon noch sagen, ich habe das Skript gelesen, Stefan, und ich habe gesehen, es heißt Berlinisch, obwohl als Berliner sagt man Berlinerisch. Also so kenne ich es. Berlinerisch ist umgangssprachlich, genau. Gut, aber jetzt sind wir schon fast mitten im Thema drin. Ich würde sagen, ihr habt jetzt geschnallt, worum es geht. Also wir werden heute ein bisschen über Berlin sprechen. Aber bevor wir da ins Thema einsteigen, gibt es irgendwas zum Thema Housekeeping zu sagen? Nicht direkt, es läuft weiter. Es ist nicht viel passiert in den letzten 2 Wochen. Technisch ist nicht viel passiert, ne? Technisch auf keinen Fall. Also wir schulden euch noch eine Webseite, das wissen wir. Ja, die kommt auch noch, aber aktuell lassen wir es erstmal so laufen, ne? Ja, auf jeden Fall solltet ihr die Möglichkeit nutzen, den Podcast zu abonnieren über iTunes oder Google Podcast. Und ihr solltet das jetzt nicht über den Download-Link. Genau, das hat nämlich auch den Vorteil, wenn ihr den Podcast abonniert, ihr habt das Teil dann, die Sendung auf eurem Handy und könnt dann zwischendrin auch Pause machen, denn wie ich gehört habe, gab es Feedback, dass 2 oder fast 2 Stunden Podcast zu lang sind. Genau, also die letzte Ausgabe, wo wir über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen haben, das war halt auch eine ganz besondere Ausgabe. Ja, also die Sache ist ja die, wir haben ja auch diese Pilotenfolge, Flugzeugfolge gehabt und hatten da dann ja auch überlegt, noch eine 2. Ausgabe zu machen. Die wird auch noch kommen. Machen wir vielleicht bei der Nachhaltigkeit auch, aber wie gesagt, wir hatten so viel Material und wollten das einfach durchziehen und auf jeden Fall danke für euer Feedback. Wir nehmen uns das natürlich zu Herzen. Natürlich gibt es die Leute, die sagen, ja, das war viel zu lang, aber sicherlich ist es für den einen oder anderen auch okay. Denn, René, dein Tipp? Mein Tipp? Hast ja gesagt zu dem Thema. Die Pausetaste. Also, das ist die Taste mit den 2 parallelen Strichen. die ist wirklich gut, weil also, es kann ja auch sein, dass ihr beim Hören vielleicht auf irgendwas gestoßen werdet, wo ihr sagt, oh, das möchte ich mal eben schnell im Internet nachgucken. Ne? Dann drückt ihr halt die Pausetaste. Das Coole ist, wenn man es mit Kopfhörern und einem modernen Handy hört, dann kann man einfach am Kopfhörer direkt Pause drücken. Ich mache das, wenn ich Podcast höre, sehr oft. Ne? Habt ihr auch, dass ihr euch irgendwas notieren müsst. Ne? Man weiß ja nicht. Und von daher nutzt die Pausetaste ruhig und nutzt sie intensiv und schaltet auch ruhig mal zwischendrin ab, im Sinne von drückt die Pausetaste, ne? Und ihr müsst das nicht durchhören, das Ding. Also wir sind hier nicht, das ist kein Kunstwerk, bei dem jetzt die komplette Stunde in einem Stück ihren Raum braucht. Das muss nicht sein. So ist es. Aber ihr könnt ja, wenn ihr wollt, uns mal Feedback geben, wo ihr unseren Podcast hört. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Das würde mich auch mal interessieren, ja. Ja. Ich hatte ja in der Vergangenheit von jemandem gehört, der hatte den Podcast zum Spazierengehen gehört. Also der hat, um unseren Podcast zu hören, hat er das Haus verlassen, hat sich einen Stöpsel ins Ohr gesteckt und ist eine Runde spazieren gegangen. Das waren damals die 20-Minuten-Folgen noch. Jetzt würde es ein großer Spaziergang werden und somit wäre unser Podcast auch relativ hilfreich für die Fitness. Genau, der Podcast macht fit. Warte, ich hab's, der neue Claim ist, irgendwas ist doch immer der Fitness-Podcast. Ja, der Fitness-Podcast mit eurem Fitnesstrainer René und Stefan. Ja. Irgendwie so. Genau. Ja, gut, also Feedback haben wir. Danke dafür. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Wir haben die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen, können wir vielleicht an der Stelle nochmal kurz nennen. Genau. Wie gesagt, per Instagram findet ihr uns unter wie sagt man das im Hashtag? Nein, das ist der Account at podcast.iidi. Genau. Richtig? Genau. Dann haben wir Twitter und da findet ihr uns unter dem Account at podcast_iidi. Ganz wichtiger Unterschied. Und natürlich könnt ihr uns auch per Mail anschreiben unter podcast@uber.de. Wir freuen uns immer über eure Mails, über eure Nachrichten, wie auch immer. Genau. Und so viel zum Thema Housekeeping. Das war schon. Das war ja kurz. Dann können wir jetzt direkt eintauchen, weil um es mit den Worten von Stefan Raab zu sagen, wir haben noch keine Zeit. Wir hätten Zeit gehabt, Stefan. Ja, aber vielleicht war das auch alles Taktik, damit wir heute nicht so lange aufzeichnen. Ja, wobei das Thema, wir haben es ja schon genannt, ich habe mich sehr darüber gefreut. Weil mir dieses Thema sehr am Herzen liegt. Also wir haben die halbe Woche, die wir Pause hatten, haben wir gegrübelt, worüber wir sprechen könnten. Und dann kam Stefan in letzter Minute mit der Idee, über Berlin zu sprechen. In erster Linie ja deswegen, weil wir uns ja auch als Podcast aus Berlin über Berlin aufstellen. Und ich denke, das ist sowohl für Berliner als auch Nicht-Berliner ein interessantes Thema. Ganz genau. Und ja, René hat schon gesagt, also wenn man auch die ersten Podcast-Folgen von dieser Staffel hört, habt ihr ja auch gemerkt, also es geht sehr viel um Berlin und um die Umgebung. Und deswegen passt das Thema natürlich wie die Faust aufs Auge. Und ich finde es total knorke, René, dass wir heute darüber reden. Ja, ich habe ja gesehen, als ich durchgeguckt habe, worüber wir so inhaltlich sprechen werden, wir machen uns ja vorneweg mal ein bisschen Gedanken, dass das möglicherweise der Einsteigerkurs für Berlin, also der Berlin-Einsteigerkurs wird. Also wir werden wahrscheinlich so ein bisschen mal die Geschichte betrachten. Wir haben ja im Vorfeld auch gefragt, was findet ihr an Berlin toll, was hasst ihr an Berlin oder was ist für euch Berlin? Das werden wir natürlich auch euch wissen lassen, wie das bei uns aussieht. Sag mal, Stefan, wollen wir das wirklich so im Berliner Dialekt komplett machen und dann vertonen wir das so nachträglich, wie das so bei so Fernsehserien ist? Weißt du, so den Originalton im Hintergrund und dann so... Ja, so eine nachgesprochene Stimme. Genau. So nachgesprochen. Kriegen wir das eine Passage lang hin? Dann müssten wir abwechselnd sprechen. Gute Frage. Wobei man natürlich sagen muss, also das klingt jetzt gemein, aber man hat ja wirklich im Fernsehen bei einigen Sendungen, wenn da jemand zum Beispiel Sächsisch oder so spricht, dann wird es tatsächlich auch untertitelt. Ja, untertitelt. In manchen Fällen habe ich schon gesagt. Ich hatte ja auch überlegt, ob wir den Podcast, wenn wir das auf Berlinerisch machen, untertiteln, aber das ist eine blöde Idee, weil das funktioniert in dem Medium nicht. Ja. Naja, vielleicht so ein Mehrkanalton. Der Nutzer kann umschalten, Deutsch oder Berlinerisch. Ja. Nee, ich würde das echt gern, ich würde das echt gern probieren. Das klingt total bestimmt witzig. So in dem Berliner. Komm, was kommen wir? Lass uns mal drei Sätze probieren. Aber hätte ich jetzt auch gedacht, wir wollen ja die Hörer nicht überfordern. Wir nehmen mal eine kleine Sequenz und probieren das mal aus. Aber dann dürfen wir auch nicht übereinander reden, damit das mit dem Verton dann besser geht, ne? Na, dann sag doch mal was. Ja, ich würde sagen, dann... Soll ich nochmal begrüßen? Genau, begrüß mal unsere internationalen, nationalen Hörer auf Berlinisch. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Da ist überhaupt nichts Berlinerisch dran. Das ist ja, ich wollte gerade sagen, wo ist jetzt der Unterschied? Den gibt's halt, nichts nachvertont. Den gibt es halt nicht überall. Also pass auf, dann machen wir anders. So, also, wir machen so, wir machen mal die erste Sequenz, wo du was zu Berlin erzählen wolltest. Wir fangen einfach in Berlinerisch an, die Geschichte von Berlin. Ja, wir tauchen jetzt einfach rein. Kriegst du das hin auf Berlinerisch? Die Geschichte. Die Geschichte war von die Berlin, Geschichte? Willst du wissen? Ja. Du willst etwas über die Geschichte von Berlin wissen? Dann pass jetzt auf, ich erzähle es dir. Also der Name Berlin wurde erstmals im 13. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Warum lachst du da jetzt? Das ist doch nicht lustig. Das ist nicht lustig. Weil das total scheiße klingt. Das passt überhaupt nicht. Das passt überhaupt nicht. Aber ist egal, jetzt machst du den nächsten Fact einfach. Also, ich sag mal so. Ihr holt jetzt euer Mobiltelefon heraus und dann könnt ihr mal auf das Mobiltelefon schauen. Denn dort kann man die Berliner Geschichte ganz gut erklären. Ich versuche das parallel auch sehr bildlich zu erklären. Also jetzt macht er mal, jetzt gebt er mal euren zuerst Handy ein, gebt ihr euren PIN in das Mobiltelefon ein, aber nur wenn ihr gerade nicht Auto fahrt. Und ich schau mal, das geht am besten mit der App Google Maps. Mensch, die Hörer können auch ihren Finger nutzen, um das Handy zu entsperren. Das können sie machen. Genau das können sie tun. In Google Maps. Und dann schaut ihr mal in Google Maps. Bei Google Maps. Okay, komm, Stefan. Kennst du, oder? Ja. So, vielleicht hat das ja gereicht. Also, das war jetzt nur ein Experiment. Das klingt bestimmt lustig. Wir versuchen mal. Ansonsten, ja. Wir gucken mal, was wir draus machen. Genau, falls da jetzt kein Hochdeutschton drauf war, dann liegt das daran, dass das irgendwie alles nicht so funktioniert hat. Egal. Erzähl mal. Also, ich würde einsteigen und was dazu sagen wollen, wenn es um das Herz von Berlin geht, also den Ursprung, die Gründung. Oder soll ich da mal direkt was sagen? Die Frage ist ja immer, Berlin ist ja so vielschichtig, wo fängt man an? Ne? Also deswegen hatte ich hier als erstes auf meinem Konzept so wirklich dieses Zahlen, Daten, Fakten, damit man mal eine Vorstellung so ein bisschen von den Ausmaßen von Berlin hat. Vielleicht ist das ein guter Einstieg. Und dann können wir ja auf die Geschichte so ein bisschen reingehen, wo du dann ein bisschen berichtest. Berlin wurde an dem Fluss namens Spree gegründet. Wenn ihr jetzt in eurem Handy in Google Maps Spreekanal in die Suche eingebt, springt ihr genau an die Stelle, an der alles anfing. Ja. Und zwar oh, die Spree lang den Spreearm. Die Spree durchquert ja das jetzige Berlin so von Westen, nördlich im Westen, bis runter in den Südosten. Ne? Und genau in der Mitte von Berlin findet man, wenn man jetzt mal im Google Maps nach Spreekanal sucht, so eine S-geformte Ecke. Und das ist ganz interessant, denn genau da ist Berlin entstanden, und zwar auf der östlichen Seite des Ufers. Das, was man heutzutage als Alt-Berlin bezeichnen würde. Und auf der westlichen Seite des Spreeufers ist Köln entstanden. Also mit C und Doppel-L. Ich glaube 1200 noch was. Auf jeden Fall, wenn man sich das auf der Karte mal anguckt, also für die, die jetzt nicht das Handy vor der Nase haben, die Spree ist an der Stelle, wurde ein Kanal gebaut, nach Westen weg im Süden, und der dann hoch in den Norden geht. Und das führt dazu, dass Berlin an der Stelle aussieht, als wenn es da eine Insel hätte. Und diese Insel ist eben das Köln. Und auf der anderen Seite ist Berlin, wenn man in der Karte guckt, sieht man möglicherweise den S-Bahnhof oder die S-Bahnhöfe, und die bilden so einen halben Kreis, der im Norden über die Spree geht und der im Süden über die Spree geht. Und diesen Kreis, was man da sieht, das ist halt das alte Berlin. Und das Krasse ist, für die, die jetzt Berlin kennen, Berlin war so klein, dass es von der Spree bis nicht mal zum Alexanderplatz reichte. Das heißt, der Platz, wo der Fernsehturm ist, gehörte noch zu Berlin, und dann im Prinzip ja nur bis zum Bahnhof. Und da, wo jetzt die S-Bahn-Gleise sind, da war ein Wassergraben, ne, so ein Schutzgraben. Und der Witz ist, wenn man sich das auf der Karte anschaut, das ist mir heute erst aufgefallen, dann sieht Berlin aus wie ein Herz. Mit zwei Kammern, ne, eine linke und eine rechte Herzkammer. Und das ist total witzig. Genau, und das ist eigentlich das, was Berlin ist. Ja. Deswegen lieben wir Berlin, wegen dem Herz. Deswegen lieben wir Berlin. Und ja, hast du aus der Zeit noch irgendwas? Weil Berlin ist ja, denn man findet in Berlin tatsächlich noch so ein paar alte Mauerstücke. Eins davon ist, das müsste ich rausholen, müsst ihr mal gucken nach ältester Mauer. Da gibt es tatsächlich noch irgendwie 5 Meter Mauer. Die sind, ich glaube, 700 Jahre alt oder so. Und die stehen... Die stehen da, wo das Alexa ist, Parochialkirche, also so östlich vom Alexanderplatz, innerhalb dieses Rings, von dem ich gerade sprach, weil größer war ja Berlin damals noch nicht. Genau, also man sieht ja heute auch, gibt es immer wieder Ausgrabungen noch, ne, wo historische Sachen entdeckt werden. Gerade jetzt beim U-Bahn-Bau vom Roten Rathaus hat man ja auch eine kleine Zeitverzögerung gehabt, weil man noch auf Ausgrabungen gestoßen ist. Das war ja und der sich dann Witz damit 10. noch ein bisschen beschäftigt. Weil, was haben sie beim Ausgraben gefunden? Das alte Rathaus. Und so wie ich die Story Richtig. Kenne, war das so, dass sie da buddelten und dann sind sie halt auf Gemäuer gestoßen und sagten, ach, hier ist das Rathaus, das haben wir schon die ganze Zeit gesucht. Ja, die Folge, ist ja ein Ding. Die Folge war gewesen, dass die Bauarbeiten eingestellt werden mussten. Die Archäologen sind herangekarrt worden und haben das da auseinandergenommen. Also da wurde ein bisschen was gefunden. Was ja schön ist, dass da halt noch ein bisschen Geschichte ausgegraben wird. Auf jeden Fall, sowas ist ja total spannend. Und ich finde es auch immer irre, wie genau man alles bestimmen kann heutzutage. Ne? Also das ist schon faszinierend, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt. Ja, ja, was ich bei der immer interessant finde, ist, dass da überhaupt so eine lange Geschichte, also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Selbst die Sachen, die man heutzutage in Berlin sieht, ne, sind so geschichtsträchtig. Und was ich cool finde, ist, dass vieles noch an diese Geschichte erinnert. Ne? Also wir haben da viele Sachen wie die Oberbaumbrücke, ne, die geschichtlich eben noch daran erinnert, dass der damals eine Zollstation war, die durch einen Baum gesperrt wurde. Es gab auch einen Unterbaum. Da gibt es jetzt keine Unterbaumbrücke, sondern nur die Unterbaumstraße, glaube ich. Daher auch der Name, ja. Oder genau. Torstraße im Norden von Berlin. Das ist die Straße, auf der die Zollmauer lang ging, wo die ganzen Tore waren. Also auch diese ganzen Bezeichnungen, nicht nur von Straßen, sondern auch von Plätzen. Also Frankfurter Tor, was haben wir noch? Gibt es Rosenthaler Tor noch? Nee, Oranienburger Tor gibt es. Rosenthaler Platz, Kottbusser vielleicht. Tor, Oranienburger Tor. Das sind alles nicht Namen, wo einer gesagt hat, Oranienburg ist eine total tolle Stadt, das nennen wir jetzt mal Oranienburger Tor, sondern da stand ein Tor und das hieß Oranienburger Tor, weil es aus Berlin heraus nach Oranienburg führte. Ne? Und das finde ich halt super interessant, wie viel Geschichte heute noch in Berlin steckt. Genau, also das kann man ja auch erleben, wenn man sich mit Straßennamen zum Beispiel beschäftigt. Ne? Dann hat man auch meistens so einen historischen Hintergrund. Was mich aber mal interessieren würde, so aus deiner Sicht, René, also wenn wir jetzt als Berliner von anderen Städten reden, sagen wir mal Köln, München, Hamburg oder so, kennt man ja ein bisschen was, aber wie ist es für jemanden, der jetzt aus Köln, München, Hamburg kommt und Berlin nicht kennt? Aber es gibt ja bestimmte Sachen, die fallen einem zu Berlin immer ein, wenn man die zum Beispiel durch die Geschichte historisch im Kopf hat oder die man öfter vielleicht in den Medien, in den Nachrichten hört oder so. Was würden dir da zuerst einfallen? Ich weiß nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, weil du bist ja noch ein bisschen high. Ja. Also, pass auf, die traurige Wahrheit ist, dass ich glaube, dass mehr Kölner sich in Berlin auskennen als Berliner selbst. Ich glaube, und das trifft aber auch auf andere Städte zu, also das ist beim Münchner und beim Hamburger bestimmt dasselbe, als Einheimischer bist du ziemlich doll verankert an deinem Ort und kannst möglicherweise gar nichts zu deiner Stadt sagen. Das ist meine Theorie und ich habe sogar im Schulumfeld, als Vater von zwei Kindern, kriegt man da ein bisschen was mit, habe ich mal gehört, dass es tatsächlich Kinder gibt, die am Rand von Berlin wohnen, die noch nie am Alexanderplatz gewesen sind im Zentrum. Ne? Ja. Und das glaube ich, dass das tatsächlich die traurige Wahrheit ist. Ne? Von daher glaube ich, ein Kölner kennt sich besser in Berlin aus und weiß da mehr Hintergründe, weil er sich damit auseinandersetzt mit seinem Urlaubsziel, als möglicherweise ein einheimischer Berliner. Ja, da stimme ich dir absolut zu und du hast natürlich jetzt schon ein Geheimnis verraten, was auch typisch Berlin ist. Du hast gesagt, der Alexanderplatz ist das Zentrum. Damit könnte man jetzt schon erkennen, dass, also ich sehe es ja genauso, dass wir aber im Ostteil der Stadt groß geworden sind. Denn da ist und oder war und ist natürlich für uns der Alexanderplatz so ein bisschen das Zentrum. Für jemanden, der jetzt im Westteil Berlins groß geworden ist, ist möglicherweise der Bereich Kudamm, Zoologischer Garten eher das Zentrum. Genau, und für jemanden, der noch nie aus seinem Randbezirk in die Innenstadt gekommen ist, ist möglicherweise sein Randbezirk das Zentrum. Nee, es ist tatsächlich so, durch die Teilung von Berlin gibt es zwei Zentren, wobei man aber sagen muss, das historische Zentrum ist tatsächlich im Osten Berlins. Ja. Ne? Also genau. Die Stelle, die ich gerade beschrieben habe mit Köln und mit Alt-Berlin, das liegt tatsächlich im ehemaligen Osten Berlin. Genau, und nicht weit vom Alexanderplatz, so in dem Bereich Spittelmarkt, so zwischen Alexanderplatz Richtung Potsdamer Platz, so die Ecke kann man sich so ein bisschen vorstellen. Da ist so das ganze historische Zentrum halt. Ne? Ich glaube... Und soll ich dir was sagen, René? Ja. Da arbeite ich und fahre jeden Tag lang. Ja, genau. Also da muss ich auch sagen, ich arbeite auch im Zentrum von Berlin. Bei mir ist es Friedrichshain. Das ist ein bisschen nördlich. Also es liegt nicht in diesem alten Berlin, also nicht wirklich im historischen Berlin. Was ich ja natürlich auf dem Arbeitsweg immer habe, ist den Fernsehturm, ne? Und mit Alexanderplatz und allem. Also ich fahre durchs Zentrum durch und das macht mir jetzt mal ein gutes Gefühl. Und dann, ne? Ein bisschen raus. Ja, ich sehe vom Arbeitsplatz aus dem Fernsehturm, ne? Also so weit weg ist es nicht. Aber es ist halt ein cooles Gefühl irgendwie und so nah da dran zu sein. Ne? Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die jetzt nicht in Berlin leben, die würden sich dafür einen Arm abhacken, jetzt mal übertrieben gesagt, um irgendwie überhaupt mal nach Berlin zu kommen. Ne? Und da finde ich es dann eben traurig, wenn ein richtiger Berliner, jetzt bin ich fast ins Sächsische verfallen, da finde ich es traurig, wenn man richtiger Berliner diese Orte hier in Berlin nicht kennt. Ne? Naja, also ich merke es ja selber, ich bin ja oft in der Stadt unterwegs und da sieht man halt viele Touristen, kommt mit denen auch ins Gespräch und das ist total interessant, also wie fasziniert die sind. Es geht ja schon los, wir warten hier darauf, dass da mal ein Doppelstockbus kommt, das ist so toll, hier mal lang zu fahren. Also da geht's schon los, ne? Oder halt irgendwie shoppen zu gehen. Ja, oder der Klassiker halt, wo wir schon beim Alex waren, der Weg Alexanderplatz, Brandenburger Tor, Potsdamer Platz ist ja so die Standard-Touri-Strecke halt, ne? Ich hatte neulich auch den Fall mit einem New Yorker, ich sollte ihn kurz fotografieren und irgendwie kam er ins Gespräch, ne, und er sagte dann, was er damit sagen wollte, war, dass er halt Berlin echt cool findet. Er sagt, das ist die coolste Stadt, die er kennt. Ne? Und er kommt so oft nach Berlin. Ne? Und der hat sogar noch, fing dann an, der Fernsehturm ist viel cooler als der Freedom Tower, ne? In New York. Und der war richtig, richtig begeistert. Ne? Ja, nachvollziehbar. Ja, Berlin boomt. Also Berlin boomt einfach. Ja. Ne? Und das lässt sich auch in Zahlen belegen. Deswegen, vielleicht kann man kurz mal ein bisschen abschweifen, sodass man auch nochmal eine statistische Vorstellung hat von Berlin. Also aktuell, sagen wir mal, Ende 2017 sind die Zahlen gemacht worden beim Zensus. 3,65 Millionen Einwohner hat Berlin rund. Das ist schon mal recht viel. Ne? Und damit ist Berlin die bevölkerungsreichste Stadt in Deutschland. Ist bekannt, wie viel von den Leuten Berliner sind? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, dass die Region Berlin-Brandenburg mit Berlin 6 Millionen hat. Und wenn man jetzt nur Berlin und das Umland, also so dieses Ballungsgebiet nimmt, dann sind es 4,58 Millionen. Aber ich glaube langfristig, langfristig eher nicht, sondern kurzfristig wird die 4-Millionen-Marke an Einwohnern sowieso erreicht werden. Das sagt einem schon das Gefühl, wenn man durch die Stadt geht. Hm. Was macht denn für dich Berlin aus? Also was ist denn für dich Berlin? Was ist für mich Berlin? Berlin ist auf jeden Fall meine Heimat. Ich kann mir nicht vorstellen, hier wegzuziehen. Ich bin echter Berliner und einer von den wenigen, allein so die Atmosphäre. Was? Einer von den wenigen. Also in meinem Umfeld bist du einer der wenigen Berliner, die ich kenne. Der Großteil des Freundes- immer, und Berufsumfeld ist nicht Berliner. Ich war schon Berliner, als Berlin noch nicht cool war. Nee, also ich liebe Berlin. Ich bin viel in der Stadt unterwegs und es ist halt ordentlich gewachsen. Es gibt schöne Sehenswürdigkeiten. Es gibt viele Attraktionen. Ich liebe den Fernsehturm. Das sieht man auch, wenn man meine WhatsApp-Statusbilder verfolgt. Richtig. Und Berlin ist einfach meine Heimat. Und Berlin ist auch multikulturell, muss man einfach sagen. Es ist verrückt. Du kannst wirklich einmal in alle Himmelsrichtungen fahren und denkst, du bist in anderen Ländern gewesen. Das Aber es ist, auch ist schon... echt Berlin. Also für mich ist Berlin extrem vielseitig. Ne? Also Berlin hat, man kann es schon fast in Stadtbezirke auch eingliedern. Du hast halt, also Berlin ist so unterschiedlich, je nachdem, wo du bist. Ne? Und da muss ich auch sagen, ich glaube, selbst als Berliner, selbst wenn du rauskommst aus deinem Kiez, aus deinem Bezirk, könntest du da immer wieder Neues entdecken. Also bei mir ist es so, ich bin verwurzelt gewesen in Südostberlin, ne, also Köpenick-Treptow, das ist meine Heimat. Dann in den neu gebildeten Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf, der ja auch dazu beigetragen hat, dass viele Menschen außerhalb Berlins nach Berlin gekommen sind. Ne? Eine große Plattenbausiedlung braucht Leute, die aufbauen, braucht dann natürlich auch Arbeitskräfte. Bin jetzt in Südberlin, ne, und stelle jetzt fest, dass Berlin noch viel, viel mehr Seiten hat. Ne? Also irgendwie ist man ja so in seinem Stadtbezirk verwurzelt, ne? Und dann ist die Reichweite, die man hat, auch nicht so riesig. Also ich war ja bei dir erstaunt, dass du dich wirklich auf den Weg machst und dich in Berlin umguckst, ne? Weil das hat man wirklich nicht oft. Man geht dann vielleicht zum Alex und dann ist man oft am Alex und dann geht man vielleicht mal bis zur Friedrichstraße oder mal bis zum Brandenburger Tor und dann hört es vielleicht aber auch schon auf, ne, weil die Fahrt ja auch relativ weit ist. Ja, ja, man macht es vorwiegend, weil man Besuch hat, ne? Da guckt man sich die Stadt an, ne? Hatten wir ja schon festgestellt. Also mit Besuch. Wobei ich auch sagen muss, also auch die Ecke da, wo du wohnst, wir verraten nicht wo genau, hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Also man hat ja manchmal das Gefühl, wenn man irgendwo ist, wo man jetzt noch nicht war, in irgendeiner Region, ich sag jetzt als Beispiel mal, was fällt mir da ein? Wedding, jetzt einfach mal ohne zu urteilen. Aber das ist halt nicht meine Gegend, sage ich mal. Und das ist ein guter Punkt. Nicht mit, also das ist offenbar nicht dein Berlin. Ne? Also ganz kurz einhaken, weil ich habe nämlich da eine interessante Erfahrung gemacht. Also mein Berlin war letztendlich auch mehr Ost-Berlin, aber dann noch nicht so in Norden rein, in Süden ja, also so Südosten. Ne? Also sagen wir, ein Viertel Berlins war so mein Berlin, ne, womit ich mich identifiziert habe. Und jetzt bin ich vor kurzem so ein bisschen entwurzelt gewesen, ne, so rausgerissen und dann war ich plötzlich so ohne so gefühlt heimatlos, ne? Und da habe ich viele Ecken von Berlin kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Und das hat irgendwie so zu der Erkenntnis geführt, dass ich gesagt habe, okay, das fühlt sich hier komisch an, ne? Zum Beispiel Kreuzberg oder Schöneberg oder so, ne? Cottbuser Tor, ne? Diese Ecken, die sich komisch und fremd anfühlen, ne? Weil die sind wirklich extrem unterschiedlich zu dem, was du im Osten hast von Berlin, ne? Und dann habe ich aber so irgendwie das Gefühl gehabt, warte mal, auch das ist mein Berlin, ne? Das ist eine andere Seite von meinem Berlin. Und mittlerweile ist es so, dass ich ohne Probleme nach Kreuzberg fahre, dann irgendeine Ecke, wo ich noch nie gewesen bin, ne? Die komplett anders aussieht als das, was ich kenne. Und ich sage mir, ja, das gehört mit dazu. Und ich fühle mich da auch nicht unwohl, sondern ich sage mir, das ist halt eine andere Seite von Berlin, ne? Wie bei so einem Menschen. Also für mich ist Berlin echt viel größer geworden. Dadurch, dass, wenn man so irgendwie offen für eine Sache ist, ne? Definitiv, ne? Und wie gesagt, es ist ja auch so, wenn dein Freundeskreis halt quer in Berlin verteilt ist, dann lernst du ja automatisch auch andere Ecken kennen und lernst die lieben wahrscheinlich auch. Wenn du lernst du wohl keine Ecken kennen. Dann sitzt du halt alleine irgendwo am Moritzplatz auf einer Bank. Mit deiner Ukulele und deinem Hut, der davor liegt. Genau. Nee, sollen wir eine Runde Mitleid einspielen an der Stelle? Oder für dich? Nee, okay. Nee, nicht notwendig. Nee, Mitleid ist das, was du gar nicht gebrauchen kannst. Wir wollen ja eher inspirieren. Ne? Das heißt, wenn ihr jetzt Berliner seid und vielleicht erst 5 Ecken in Berlin kennt oder vielleicht auch 10 oder 20 oder 30, Berlin hat mehr, viel, viel mehr. Also mir geht es wirklich so, dass ich oft irgendwelche Gebäude auf Fotos sehe, wo ich denke, was, das ist in Berlin? Und dann schaue ich, wo ist denn das in Berlin? Ne? Und dann gehe ich da hin und gucke mir das an und bin jedes Mal aufs Neue erstaunt. Und wusstest du, dass Berlin zum Beispiel einen Wasserfall hat? Ein Wasserfall? Ein Wasserfall. Nicht direkt. Wo denn? In Kreuzberg im Viktoriapark. Das ist ein Wasserfall. Ah, okay. Ja. Genau, den habe ich neulich zum Beispiel entdeckt. Ne? Ich habe eine riesen Liste. Ich habe mir eine Google Maps Karte angefertigt, wo ich halt immer einen Pin setze, wenn ich irgendwas entdecke und um mir das dann anzugucken. Ne? Auch ich habe vor kurzem erst entdeckt, Schande auf mein Haupt, es gibt in Berlin am Nordbahnhof ein Stück Mauerstreifen, was komplett erhalten wurde mit Hinterlandmauer, mit Grenzweg, mit Zaun, mit dem gestreuten Sand, mit der richtigen Mauer und Wachturm drin. Ne? Kannst du auf der anderen Straßenseite, das ist ein Aussichtsturm, da kannst du hochkraxeln und dann kannst du dir ein Stück Geschichte angucken. Ne? Und das sind so Dinge, das wusste ich vorher nicht, dass es sowas gibt. Ne? Und Berlin ist halt wirklich voll mit so Sachen. Ja, apropos Geschichte, ne? Also selbst die jüngere Geschichte, die Trennung Berlins zwischen 49 und 89, 90, die sieht man halt heute auch noch, weil diese Sektoreneinteilung spiegelt sich teilweise auch in Straßennamen und in Vierteln wieder, die es heute noch gibt, wenn man jetzt zum Beispiel im Bereich Wedding ist. Das passt jetzt nicht ganz mein Beispiel. Aber ich war jetzt eigentlich auf ein paar Straßennamen aus, die ich jetzt nennen wollte, aber welche denn, passt die russische nicht so ganz jetzt, oder? Nein, also tatsächlich einen Besarinplatz und Besarin war der Oberbefehl. Bersarin heißt der. Entschuldigung, ist ein Russe, deswegen habe ich den Namen möglicherweise falsch ausgesprochen. Und der war der Oberbefehlshaber von Ostberlin gewesen, der halt eingesetzt wurde, als die Russen den Ostberliner Teil zugesprochen bekamen und da noch keine Führung eingesetzt war, war ja Bersarin war dort dann der Chef quasi. Und da eine kleine Anekdote zu, als Chef hat er damals befehligt, dass in Berlin die Moskauer Zeit gilt, in Ostberlin wohlgemerkt. Das hatte zur Folge, dass auf der anderen Straßenseite, wo dann halt nicht mehr Ostberlin war, 4 Stunden Zeitunterschied waren. Sind 4 Stunden? Ja, du, das kommt bestimmt bald, wenn die Sommer die Zeitumstellung abgestellt wird, dann haben wir in jedem Land eine andere Zeitzone. Ja, genau. Der Super-GAU. Ich wollte jetzt da mein Beispiel. Ja, mein Beispiel wäre jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel den Norden nimmt, ja, im Bereich Wedding, da hast du halt ganz viele nordische Straßen, sowas wie Osloer Straße, sowas in die Richtung. Und da gibt es ganz viele Beispiele von. Und ich glaube, das hängt auch mit der Historie zusammen, welche Bevölkerungsgruppen dort gewohnt haben, okay, teilweise. Ist es so? Na, ich würde glatt sagen, ja. Also du hast so Regionen, meinst du, dass die Norweger dann den Weg bis nach Südberlin nicht geschafft haben und dann im Norden von Berlin hängen geblieben sind? Na, sag mir doch mal, der Norden Berlins, in welchem Sektor der lag zur Teilung Berlins? Berlin wurde ja wie ein Stück Kuchen in der Mitte durch, also nicht ganz in der Mitte durch, ist tatsächlich genau. So mehr von Nordberlin gehörte zum ehemaligen Ostberlin. Ja, genau, und der Osten war ja der sowjetische Sektor. Genau. Ja. Aber das können wir ja noch mal prüfen. Habe jetzt gerade kein anderes Beispiel dafür, also, das ärgert mich jetzt gerade. Also was ich dann nur mit ins Spiel bringen kann, ist diese Geschichte, dass Berlin ja nicht das erste Mal eine Mauer hatte seit den 50ern, sondern vorher auch schon. Eine sogenannte Arkisemauer oder so, ist irgendein französisches Wort, steht für Zoll. Und die Mauer, die zog sich halt... ich weiß gar nicht, ob es der S-Bahn-Ring komplett ist, aber davon ist noch viel Information übrig, ne? Was ich vorhin schon sagte, diese ganzen Tore, Schlesisches Tor, Hallisches Tor, Brandenburger Tor, übrigens das, glaube ich, einzige Tor, was tatsächlich noch von diesen Zolltoren übrig geblieben ist. Auch ein interessanter Fakt, am Potsdamer Platz gibt es das Potsdamer Tor? Ja, Potsdamer Tor, genau. Das existiert nicht mehr, das wurde im Krieg zerstört. Das war auch so ein Schinkelbau gewesen, also sah so ähnlich aus wie das Brandenburger Tor, ein bisschen kleiner. Und wenn man auf dem Potsdamer Platz steht, da ist doch die älteste Ampel Berlins. Genau. Ja, genau, das hatte ich auch gerade auf dem Schirm. Und diese, schön, dass ich es loswerden konnte mit der ältesten Ampel, weil das ist so, alle, die mich kennen, kennen diese älteste Ampel, egal. Und links und rechts von dieser Ampel sind doch so... große Aufbauten, die Eingänge des Potsdamer Platz Bahnhofs darstellen. Ne? So, ja, genau. Mit dem bekannten Schriftzug Berlin-Potsdamer Platz oder Bahnhof Potsdamer genau. Platz. Genau. Und diese beiden Dinger, hatte ich jetzt neulich erst gelesen, sollen das Potsdamer Tor symbolisieren. Aha. Das war nämlich auch so, das war links und rechts. Ne? Also im Prinzip war an dieser Stelle, da muss aber ein relativ großes Tor gewesen sein, aber da ging es quasi dann raus aus Berlin Richtung Potsdam. Genau, und das sind so alte Reliquien, Oberwallstraße, Unterwallstraße, auch ganz interessant. Ne? Die sind relativ im Zentrum von Berlin und die weisen halt auch auf alte Befestigungen Berlins hin. Ne? Oder im Norden auch die Linienstraße, die halt die Grenzlinie von Berlin gewesen ist. Ne? Also da gibt es wirklich ganz viel interessante Bezüge in die Vergangenheit. Ja, also... Da kann man sich mal, wenn man jetzt aus Berlin kommt oder auch nicht, mal um die Straßen kümmern, in der man wohnt oder um die drumherum sind. Vielleicht gibt es da auch einen historischen Hintergrund. Genau, die Hans-Peter-Straße. Ja, mal ganz interessant. Ja. Genau. Jetzt hast du verraten, wo du wohnst. Okay. Nein. Ich hatte gerade, genau, weil du gerade sagtest, Potsdamer Platz, also was ich halt auch faszinierend finde an Berlin, also ich war 10 Jahre, als die Mauer gefallen war. Du warst ein bisschen älter. So fast dreimal so alt. Nein. Genau. Und faszinierend ist, ein Bekannter, der im Bereich, kurz vorm Potsdamer Platz wohnt, der hat halt zu DDR-Zeiten ziemlich nah an der Grenze gewohnt, ne? Und da war halt nichts. Ja. Und jetzt, sagen wir 30 Jahre nach der Wende, da ist da alles bebaut. Ja. Das ist der Wahnsinn. Also das sieht man schon, wie Berlin sich entwickelt hat. Dieses düstere Kapitel mit der Berliner Mauer, die wir jetzt kennen, also nicht diese Zollmauer, die Berliner Mauer war ja dann, Berlin ist ja in der Zeit auch gewachsen, da gibt es einige interessante Dinge zu sehen oder auch traurige Dinge. Dieser Grenzstreifen zwischen Ost- und West-Berlin, der Todesstreifen. Ja, man, das ist, glaube ich, mehr so populistisch, den Todesstreifen zu nennen. Volksmund. Ne? Der, ja. dieser sogenannte Todesstreifen ist ja, es gab ja eine die Berliner Mauer, die man kennt. Und dazwischen war ja dann Zone, die man nicht betreten durfte. Und dann war eine Hinterlandmauer. Genau. Ne? Und der Reichstag zum Beispiel, der stand ja auch völlig einsam da in diesem Bereich, ne? Da war halt nichts gewesen. Das Brandenburger Tor kann man sich heute gar nicht vorstellen. Dieser komplette Platz auf der Ostseite, der Pariser Platz, der war leer, da war nichts, da standen Absperrungen. Da durfte keiner hin. Ich bin als Kind einmal da gewesen, man ist bis zum Hotel Adlon, weiß nicht, wie es früher hieß, gekommen und dann weiter ging nicht. Das war das einzige Mal, dass ich das Brandenburger Tor gesehen habe und hinterm Brandenburger Tor ging die Berliner Mauer lang und dieser Platz war komplett leer gewesen, da standen vereinzelte Soldaten rum und ich hatte als Kind ein schlechtes Gefühl, auf diesen Platz zu gucken, ne, weil offensichtlich das eine verbotene Zone war. Ne? Und da hast du einige Bereiche. Ich habe, ich glaube, auch am Nordbahnhof, da stand eine Kirche, eine komplette riesige Kirche, die, ich weiß nicht, ob es die Friedenskirche war, ich weiß damit nicht genau, kann sein, dass es die Friedenskirche war, die stand in dem Todesstreifen drin, jetzt sei auch schon Todesstreifen, aber die stand in diesem Streifen drin und die wurde einfach mal abgerissen. Ne? Also es ist schon wirklich, wirklich gruselig. Was aus niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, da geworden ist. Ne? Und da kann man wirklich nur glücklich sein, was da jetzt draus geworden ist. Zum Glück ist die Zeit der Teilung vorbei. Und was aber immer noch auffällt, also wie gesagt, 2019 sind 30 Jahre nach dem Mauerfall. Und das Krasse ist wirklich, dass teilweise auch noch in Ost und West so gedacht wird. Und das finde ich irgendwie traurig. Also letztendlich, meinst du, dass das wirklich diese Ost- und West-Denke in politischer Hinsicht? Oder ist das eher, also ich sage auch Ost- und West-Berlin und Süd- und Nord-Berlin, aber das hat jetzt nichts, das ist einfach zur Orientierung. Berlin ist halt so riesig, da muss man halt von Ost-Berlin reden. Ne? Und na gut, nee, also ich denke schon, dass bei vielen noch sozusagen diese wirklich dieses Mauerdenken verankert ist. Ich finde es ziemlich traurig, weil nach so langer Zeit sollte man ja mittlerweile ein bisschen toleranter sein und seine Menschen kennen und auch ein bisschen offen sein dafür. Also diese Ostsee, ne? Also du hast ja auch gesagt, von der habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Also in meinem Umfeld oder auch so, also ich habe da nichts mitgekriegt, dass das nur ein Thema ist. Also da muss ich sagen, in meiner Welt gibt es die Trennung zwischen Ossis und Wessis nicht mehr. Ne, also in meiner selbst auch nicht, aber es gibt schon noch vereinzelt Beispiele dafür im Bekanntenkreis, sage ich mal. Aber letztendlich wird das auch immer weniger und die neue Generation, die wächst ja auch ganz anders auf. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch noch recht weit verbreitet. Man sieht es ja, also politisch gibt es ja nach wie vor einen Unterschied. Das sieht man ja auch, wenn man so Umfragen oder Statistiken sieht und dort sozusagen Gesamt-Berlin und Ost- und West-Berlin vergleicht, dann gibt es immer noch klare Unterschiede, die wahrscheinlich auch historisch bedingt sind. Ne? Aber wie gesagt, also Ost-West ist ein gutes Thema. Vielleicht kommen wir mal zu einem Punkt, René. Berlin hat durch die Teilung oder durch die Geschichte natürlich viele Dinge doppelt, die sich durch die Teilung Berlins ergeben haben. Vielleicht fällt dir ein Beispiel ein. Also Berlin hat auf jeden Fall zwei Cities, wie wir schon festgestellt haben. Ansonsten fallen mir eher so Gegenbeispiele ein, wo man merkt, dass da Dinge auseinandergerissen wurden. Aber es hat in Berlin doppelt. Berlin hat zum Beispiel Zoo und Tierpark. Na, also auf sowas wollte ich hinaus. Der Berliner Zoo mit dem Aquarium ist halt im Westteil der Stadt und natürlich hat der Osten damals nachgelegt und im Bereich Schloss Friedrichsfelde einen großen Tierpark erstellt. Ich glaube, es ist die größte Parkanlage Europas, wenn ich mich richtig erinnere, und ein sehr schönes Gelände. Sehr, sehr empfehlenswert, ne? Also Zoo und Tierpark. Definitiv. Also der Zoo ist eher kompakter, finde ich. Wenn man viele Tiere sehen will und keine Zeit hat, lohnt sich der. Und der Tierpark ist halt auch mehr zum Schlendern, zum Spazierengehen. Da sind die Wege halt ein bisschen weiter und das ist auch sehr angenehm, gerade bei super schönem Wetter. Na. Was hat Berlin noch doppelt? Oder mehrfach sogar? Sag mal, mir fällt nichts ein. Planetarium. Stimmt. Und da kann man sogar eine Geschichte erzählen, das Planetarium in der Prenzlauer Allee, also im Ostteil der Stadt. Gott, wie hieß das? Hat doch Karl auch einen Namen. Ne? Ist es das von Carl Zeiss? Das Zeiss Planetarium dort, genau. Das ist ja so entstanden nach der Wende. Die DDR wollte unbedingt, weil der Westen ein Planetarium hat, auch im Osten ein Planetarium bauen. Hat diesen Standort gewählt, aber es gab eine Bedingung. Es musste kleiner als das Planetarium in Moskau sein und größer als das Planetarium im Westen. Mhm. Und so ist es am Ende auch geworden. Na, ich habe mal so eine interne Führung mitgemacht und das war sehr spannend und sehr interessant erzählt. Kann ich nur jedem empfehlen. Da muss man dazu sagen. Warst du schon mal in also ich war in dem Planetarium auch schon. Wie heißt das? Ich war in dem in Prenzlberg gewesen. In der Prenzlauer Allee. Das ist welcher Stadtbezug ist das da? Prenzlauer Allee, na, ist Pankow Prenzlberg, ja. Ich war also, ich war in dem Planetarium schon gewesen, ja, ich habe mir das schon angeguckt. Ja. Ich hatte eben hatte ich einen Gedanken, den richtig, der Wettkampf, du hattest nämlich gerade gesagt, das muss größer sein als in West-Berlin, ja, diesen Wettkampf zwischen West- und Ost-Berlin, den gab es tatsächlich, ne? Also da gibt es so Stories wie, dass kurz nach dem Mauerbau, kurz nachdem die beiden Sektoren dann eben, oder das sind ja vier Sektoren in Wirklichkeit, aber eigentlich kann man nur von zwei großen reden, nachdem die so getrennt waren, haben die Russen versucht, in Ost-Berlin klarzumachen, dass die Guten sind, ne, und haben dann eben, Berlin hatte ja nur noch ein bisschen zu kämpfen mit Nahrung und so, ne, also das war ja nach dem Krieg direkt alles ein bisschen schwieriger, haben halt auch für West-Berliner Nahrungspakete zur Verfügung gestellt, um zu zeigen, dass es im Ost-Berliner Sektor besser ist, ne, dass die Russen halt die bessere Besatzungsmacht sind, ne, und ja, diesen permanenten Wettkampf gab es, der führte eben auch dazu, dass West-Berlin so zum Aushängeschild wurde, ne? Also in West-Berlin wurde halt, war das Leben halt locker gewesen, ne? Da gab es keine Sperrstunde mehr. Ich weiß gar nicht, wie lange es eine Sperrstunde gab, aber ich habe gehört, dass die wohl in West-Berlin ziemlich zeitig aufgehoben wurde, einfach um da so ein bisschen gegenüber den Russen zu protzen. Hier, unseres ist das bessere Berlin, ne? Und was ja auch krass ist, dass sich die Russen und die Alliierten an der Berliner Grenze mit Panzern gegenüberstanden. Ne? Also das wirklich, das ich habe einen guten Zusammenhang da gehört. Das ist die heißeste Zone im Kalten Krieg gewesen. Ne? Und das ist schon, hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass Berlin diesen Coolness-Faktor bekam, ne? Weil natürlich alles versucht wurde, dieses West-Berlin, was ja auch eingekesselt war. Du bist ja auch als West-Berliner nur mit Schwierigkeiten da weggekommen. Du warst halt wirklich gefangen. Wahrscheinlich hast du dich ein bisschen wie ein Geier gefühlt. Ne? Und da wurde natürlich dafür gesorgt, dass es den Leuten da auch entsprechend gut geht. Ne? Auf jeden Fall, weil ich meine, West-Berlin hat ja halt auch einen Sonderstatus gehabt. Ne? Das war halt eine Stadt, die du nicht mit dem Auto verlassen konntest, ohne das Land zu verlassen. Richtig, richtig. Und jetzt, da ist vielleicht auch ein ganz interessanter Aspekt. Jeder kennt den Checkpoint Charlie, ne? Das ist der Grenzübergang an der Friedrichstraße. Und warum heißt denn der Charlie? Ja, wir hatten noch das NATO-Alphabet. War da richtig? Nicht was? Das heißt, es gab auch Alpha und Bravo. Ja. Und die beiden, Alpha und Bravo, waren in Dreilinden, war Checkpoint Bravo. Die sind halt so ein bisschen unbekannter. Genau, ne? Aber das sind die, über die die Ost-Berliner dann, die Ost-Berliner nicht, die waren ja eingesperrt gut, über die dann die West-Berliner West-Berlin verlassen haben, weil dieser, ich glaube, den Checkpoint Charlie, du wolltest ja nicht nach Ost-Berlin, du bist ja dann eher raus nach Westdeutschland und das hast du in erster Linie über Checkpoint Charlie, Checkpoint Alpha und Bravo gemacht. Der Alpha, Checkpoint Alpha war genau gewesen, Helmstedt irgendwie. Ja, Dreilinden ist wohl... Helmstedt kennt man an der Autobahn. Genau, und Dreilinden ist wohl auch jedem bekannt. Und ich glaube, als Berliner, wenn man hier in Urlaub fährt, irgendwo in Deutschland, dann kommt man da auch relativ häufig vorbei. Also ich glaube, wenn man da sind auch noch ein paar Grenzanlagen zu sehen. Habe ich zum Beispiel auch auf der Liste, mir das mal näher anzuschauen. Ja, also wie gesagt, Berlin hat viel zu entdecken und je nachdem, wo man seine Wurzeln hat in der Stadt, fallen einem natürlich auch sofort ganz andere Sehenswürdigkeiten und Highlights ein. Das ist ganz normal und Berlin hat natürlich durch die Teilung der Stadt extrem viel zu bieten. Ne? Also man kann, ein Wochenende reicht nicht, um sich Berlin anzugucken. Ja. Da muss man schon öfter herkommen. Ich hatte jetzt Besuch gehabt aus Niedersachsen, die waren noch nie in Berlin gewesen und da hatte ich zwei Tage mal nutzen wollen. Kulturschock. Und es ist halt wirklich, wahrscheinlich viel zu viel. Ne? Also wir haben letztendlich uns nur das Brandenburger Tor angeguckt, weil das ist ein absolutes Muss, wenn man in Berlin ist. Ne? Also das Brandenburger Tor muss man einfach gesehen haben, ne? Um vielleicht auch mal diese Dimension der Grenze dann mitzukriegen. Ne? Also ich finde, das ist zum Beispiel auch Berlin. Berlin ist so geschichtsträchtig. Ne? Also Berlin hat so viel zu erzählen, aber das kann es halt nicht selber von sich geben. Aber es sind genug Orte noch da und das finde ich halt echt super, dass die dann eben auch erhalten bleiben. Ne? Wir haben uns dann angeguckt, Regierungsviertel, auch ein sehr interessanter Fakt beim Regierungsviertel, wenn man sich das aus der Vogelperspektive mal anguckt, dann sind diese Regierungsgebäude, ne, sind wie ein sehen aus wie ein Streifen, wie ein ganz gerader Streifen und der geht über Ost- und West-Berlin hinweg, also der liegt genau auf dieser Grenze und geht darüber hinweg und ich glaube, dieser Streifen wird auch Band des Bundes genannt und die symbolische Bedeutung von diesem Streifen ist, Berlin zusammenzuhalten. Ne? Dieses Band des Bundes, man kann das auch in Google Maps sich angucken, da muss man mal nach Reichstag suchen und das ist dann ein bisschen nordwestlich vom Reichstag und wenn man da in die Satellitenansicht geht, dann sieht man diese weißen Häuser auch, dann sieht man wirklich ein weißes Band, was sich da spannt. Ganz markant, genau. Und das ist auch alles nach der Wende bebaut worden erst. Richtig, ne? Also alles Freilass gewesen. Ne? Auch der kann man sich gar nicht der vorstellen. Platz vom Reichstag, der war ja auch komplett leer. Da auch ein interessanter Fakt, den vielleicht nicht alle wissen. Die Siegessäule stand ursprünglich vorm Reichstag. Ne? Die wurde aber dann vom Reichstag verlegt auf dem großen Ach, hör auf. Ja. Nee, die hat einer rübergetragen. Der Neptunbrunnen, wo steht der Neptunbrunnen? Na, am Alexanderplatz war das. Der steht da? Richtig. Der Neptunbrunnen steht vorm Roten Rathaus. Das ist nicht der Alexanderplatz. Das ist, das ist übrigens dieses Stückchen, was noch zum Alten Berlin gehört. Der Neptunbrunnen stand ursprünglich ein paar Meter weiter und zwar auf dem Schlossplatz. Da, wo jetzt das Schloss gebaut wird, da stand der Neptunbrunnen. Und der Neptunbrunnen wurde wohl im Zweiten Weltkrieg eingemauert und hat dadurch den Zweiten Weltkrieg eigentlich relativ gut überstanden, ne? Und wurde dann eben versetzt Richtung Fernsehturm. In das Zentrum Ost. Genau, also das stand vorher, also das Schloss ist ja nun nicht so weit weg, aber wurde eben dann dahin gesetzt, wo das Rote Rathaus und der Fernsehturm ist. Ne? Genau. Eine Anmerkung noch zum Roten Rathaus, heißt eigentlich Berliner Rathaus, ne? Okay, das als Berliner würde ich das mal als Rotes Rathaus bezeichnen. Wusste nicht, genau, dass das Berliner Rathaus war mir auch nicht bekannt, weil ich glaube, die neue U-Bahn-Station, da wird gerade eine U-Bahn gebaut, die wird dann auch Berliner Rathaus heißen und nicht Rotes Rathaus. Auch ein super Projekt, diese U-Bahn, ne, die auch zeigt, wie Berlin sich verändert und trotzdem an alten Dingen festhält. Ne? Also diese U-Bahn-Verbindung U5 aus dem östlichsten Zipfel Berlins bis rein in die Stadt, bis wirklich ins Zentrum, also bis zum Hauptbahnhof, wird eine richtig coole Touri-Strecke. Also das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Da lohnt sich das fast, jede Station auszusteigen. Das ist halt wirklich so. Ne? Also wir haben, wenn man die U55 fährt, macht das, solange das noch möglich ist. Die U55 ist im Moment die ulkigste U-Bahn-Linie Berlins. Die hat 3 Stationen. Ne? Die fährt los, unter den Linden noch nicht. Die fährt Brandenburger Tor los. Die fährt Brandenburger Tor. Dann Bundestag und dann ist es schon am Hauptbahnhof. Das sind 3 Stationen. Und der Witz ist, das sind 2 kleine U-Bahn-Hänger. Und der U-Bahn-Fahrer, der fährt halt immer bis zum Brandenburger Tor, steigt dann aus der U-Bahn, läuft nach hinten, steigt da ein und fährt den Weg wieder zurück bis zum Hauptbahnhof, steigt da wieder aus. Ne? Also sehr witzig. Also lohnt sich mal zu machen, die Tour. Und auch die Bahnhöfe auf der Strecke lohnt sich wirklich anzusehen. Auch nagelneu und super Architektur und das wird auch für die weiteren Bahnhöfe dieser Linie dann gelten. Da bin ich auch mal gespannt. Du hast ja schon mal einen Blick raufwerfen dürfen. Genau. Ach, da kannst du dich dran erinnern. In die Baustellen, glaube ich. Ja. Ja, natürlich. Ja, sowas weiß ich doch. Genau, ich war in der Station vorher unter den Linden und habe mir die schon mal angeguckt im Bauzustand. Da war mal ein Tag der offenen Tür. Also für eingefleischte Berliner lohnt es sich auch mal nach sowas zu gucken. Ne? Die sind ja ein bisschen öfter in Berlin und haben die Möglichkeit, dann sowas mal wahrzunehmen. Und da gibt es auch sehr viel zu entdecken, ne? Was man sonst nicht auf dem Präsentierteller hat. Auf jeden Fall. Du hattest gerade noch das Stichwort Stadtschloss erwähnt. Für mich auch so ein heikles Thema. Braucht man das wirklich? Man hat aus meiner Sicht, klar, ich komme aus dem Osten, so ein Stück Ostgeschichte damit irgendwie verdrängt. Ja. Ich hätte gern den Palast der Republik genau, da also weiter gesehen. Ursprünglich stand da der Palast der Republik eigentlich das Wahrzeichen Berlins oder Ostberlins, wenn man mal so sagen will. Erichs Lampenladen, ne, architektonisch eine Bombe. Also ein großer Kasten, wer nicht kennt, muss guckt euch das mal an, wie der aussah, der Palast der Republik. Wirklich ein visuelles Highlight. Also Brutalismus. Nee, ich glaube, es war es nicht. Ich kenne sogar jemand, der hat in seiner Wohnung eine Lampe aus Erichs Lampenladen. Ja. Das hat er noch vor Schließzeit geklaut da oder was? Wenn man sich mal im Internet umguckt, findet man das schon. Replikate. Vielleicht hat er eine echte. Ist ja hoffentlich so. Ist sie aber nicht erst bestverseucht, weil das war ja eigentlich der Grund, warum der Palast der Republik abgerissen werden musste. Ja, aber das würde jetzt zu weit führen, weil es gibt ja heutzutage immer noch genug Gebäude, die asbestverseucht sind und die reißt man nicht ab. Richtig, ne? Also das würde jetzt echt zu weit führen, aber ich denke, das hat auch ein bisschen politisch zu tun gehabt, aber die Entscheidung. Eigentlich schade. Da vielleicht auch ein kleiner Fakt. Der Palast der Republik, durch die Spree war das ein bisschen schwierig mit Bauen. Ne? Also du hast es noch nicht erwähnt, wo der Name Berlin herkommt, aber da können wir gleich nochmal zu kommen. Moor, Morast, genau. Richtig, und aus dem Grund musste dort eine Wanne gebaut werden, eine riesengroße, in die der Palast der Republik reingesetzt wurde. Ne? Und ich glaube, da gibt es sogar Zeitraffer-Videos, ne, im Internet, wo man sehen kann, nee, ich glaube, wie er gebaut wurde nicht, aber wie er abgebaut wurde, da sieht man dann auch so ein bisschen, aus welchen Teilen der Bestand. Also ich muss sagen, ich finde es auch schade, dass er weg ist. Ich finde das mit dem Schloss auch super und da muss man eben dann auch gucken, welcher Geschichtsebene gibt man jetzt dort an der Stelle Raum. Ne? Natürlich ist es so, man kann nicht alles Alte behalten. Ne? Man muss ja auch von alten Sachen trennen. Auf jeden Fall, ja. Und ein Mix aus Palast der Republik und Stadtschloss wäre jetzt ein bisschen schwierig gewesen. Ne? Ein Teil des Stadtschlosses existierte ja tatsächlich noch da, nicht weit weg vom echten Ort des Stadtschlosses. Und zwar das Portal vom Stadtschloss. Das wurde nämlich an das Staatsratsgebäude der DDR, was in Sichtweite des Stadtschlosses steht, vorne an die Front gesetzt. Kann man sich jetzt noch angucken, ist noch da. Ich weiß nicht, ob sie diesen Bereich vielleicht sogar nehmen, weil angeblich ist es Originalfassade vom Stadtschloss. Weißt du, hast du so einen hässlichen Bau? Ja, also dieses Staatsratsgebäude sieht ja fast aus wie der Palast der Republik, nur in noch hässlicher. Und dann knallen die sich da einfach so eine Stadtschlossfassade vorne ran, weißt du, so zwei Säulen und ein Balkon. Also echt mal. Ja. Ja, Farbe ist alles, ne? Oder Fassade halt in dem Fall. Ja. Genau. Jedenfalls, also wie gesagt, der Stadtschlossbau, Neubau ist halt sehr umstritten, aber ich glaube schon, dass es ein absoluter Publikums- und Touristenmagnet sein wird. Eine absolute Attraktion auch für die Berliner und Nicht-Berliner, dann, wenn es fertig ist. Wir werden zwar damit nicht gegen Potsdam gewinnen, ne? Potsdam ist ja die Stadt der Schlösser, aber ich finde es auch okay. Fall. Also, ja. Naja, man wird sich's mal anschauen, aber mehr dann wahrscheinlich auch nicht. Ja. Ist ja wie mit vielen Attraktionen, ja. Ja. Wobei ich sagen muss, Stadtschloss ist ja in dem Bereich unter den Linden, grenzt ja da an, ne? Dieser klassische Weg. Kennst du eigentlich die unter den Linden ohne Baustelle? Ja, das ist auch so ein Punkt, der mich jetzt auch am Alexanderplatz, ich bin ja ziemlich oft in der Gegend und da muss ich sagen, da bin ich auch wirklich, wir hatten die Frage gestellt, was hast du an Berlin? Da kam jetzt nichts, was erstmal gut ist, aber das ist so eine Sache, die finde ich wirklich ätzend. Also das finde ich schade auch für die Stadt. Ne? Aber letztendlich ohne Baustellen ist natürlich auch wären diese ganzen Fortschritte nicht denkbar. Ne? Von daher muss man das dann wohl ertragen und man sieht ja auch an anderen Ecken in Berlin, dass sich das letztendlich auch lohnt. Definitiv, ne, genau, wenn man es dann überstanden hat, also wenn man nicht direkt dort wohnt, geht's ja, aber wohnen möchte ich da ehrlich gesagt nicht. Ja, wir haben jetzt eigentlich ja fast nur irgendwie so Sehenswürdigkeiten im Osten Berlins benannt, deswegen würde ich jetzt mal noch eins aus der Tasche holen, was auch sehr geschichtsträchtig ist, und zwar auch traurig geschichtsträchtig. Schloss Charlottenburg. Nee, ich bleib da ein bisschen am im Westzentrum, nicht so weit raus. Den Hohlen Zahn. Auch bekannt als der Hohle die Gedächtniskirche. Zahn. Ne? Das finde ich zum Beispiel auch ein super Umgang mit Geschichte. Also das war ja da alles zerbombt, ne? Und da muss man auch dazu sagen, von der Gedächtniskirche war mehr da als jetzt. Also nach dem Krieg stand da noch mehr, als man heute sieht. Die haben einfach alles, was wackelt, ne, wurde dann quasi gesprengt. Und das, was solide war, wurde dann eben noch mehr stabilisiert. Und ich finde das ein super Mahnmal, ne, diese Kirchenruine. Ne, da kann man auch reingehen, kostet auch keinen Eintritt. Das lohnt sich da wirklich mal einen Blick reinzuwerfen. Und auch eine schöne Kombination mit diesem daneben gebauten modernen Kirchenschiff, was jetzt nicht wirklich an diesen Gedächtniskirchturm angeschlossen ist, aber was eben so symbolisiert hier, da ist das Kirchenschiff und auch diesen Glockenturm, der jetzt im Moment gerade wohl in Werbung eingehüllt ist. Ich habe noch nicht gesehen, wer da wirbt, aber da wird gerade ein bisschen Geld verdient. Da lohnt sich aber auf jeden Fall auch reinzugehen in diese Kirche und sich die mal von innen anzugucken. Also das finde ich auch einen schicken Ort, auch wenn der sich jetzt für mich zum Beispiel nicht so nach Heimat anfühlt, sondern eher nach, oh, das ist mein Berlin. Ja, also stimme ich dir absolut zu, ne? Und Gedächtniskirche ist ja auch im Bereich des Breitscheidplatzes. Genau, das ist das traurige Ereignis. Ja, genau, richtig. Also spätestens da kennt wahrscheinlich jeder die Ecke, ne? Ja, reden wir mal nicht weiter drüber. Hast du denn noch andere Attraktionen im Westteil der Stadt oder Sehenswürdigkeiten? Also wie gesagt, mir fiel gerade Schloss Charlottenburg ein. Das Olympiastadion ist natürlich auch eine Attraktion. Absolut, ne? Auch sehr historisch und geschichtsträchtig. Und weißt du, warum wir das Olympiastadion heute in seiner Gänze noch, also nicht zerstört, anschauen können? Warum das verschont wurde? Na, war da nicht 1936 hier... Du willst mir jetzt nicht sagen, weil da die Olympischen Spiele waren. Da sind die Alliierten vorbeigeflogen und haben gesagt, nee, das lass mal stehen, da waren die Olympischen Spiele, das haben wir noch in guter Erinnerung. Nein, ich kann's ja nicht. Nee, das ist noch so neu, das steht doch erst seit 10 Jahren. Nein. Kann man doch nicht abreißen. Der wahre Grund ist gewesen, das Olympiastadion wurde als Markierung oder als Orientierungsmarke für die ganzen Flieger genommen. Ja, weil es eine markante Form hat. Und das Gelände davor natürlich auch. Genau, es liegt halt auch außerhalb der Stadt. Ne? Und davon geht ja jetzt auch nicht so viel Gefahr aus. Wobei ich gehört habe, dass man auf deutscher Seite sich dessen bewusst war und dann in den Kellerräumen des Olympiastadions Waffen produziert hat. Ja, du hast gerade was sehr Interessantes gesagt. Das Olympiastadion liegt außerhalb der Stadt. Wie meinst du das? Nee, es liegt am Rand der Stadt, möchte ich es mal so sagen. Also, das ist immer eine lustige Story auf Arbeit. Meine Kollegen, wenn ich zu denen sage, ja, am Wochenende fahre ich in die Stadt, dann sagen die immer zu mir, Stefan. Du wohnst in der Stadt. Wir wohnen in der Stadt. Aber ich sage tatsächlich auch, ich fahre also in die Stadt. Das ist immer so ein Insider. Ja, siehst du? Genau, ich kenne das auch so. Ne? Ja, in die City, in die Stadt. Das ist halt auch, Stadt, was Berlin ist. Okay. Ne? Also Berlin ist halt einfach so eine Riesenstadt, dass das so auseinandergezerrt ist. Du hast jetzt da zwar dazwischen keine Lufträume oder so, ne? Also dass du sagst, da hört jetzt was auf, dann kommt eine Weile nichts und dann fängt wieder was an. So ist es ja nicht. Aber Berlin ist halt so groß, du brauchst, also ich brauche von hier in die Innenstadt eine halbe Stunde. Du brauchst auch locker eine halbe Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ne? Mit Auto wahrscheinlich, na, vielleicht ein bisschen länger. Ja. Da kann ich dir ein Geheimnis verraten. Das ist nämlich im Verkehrskonzept verankert, dass man aus den Außenbezirken mit den öffentlichen Verkehrsmitteln so eine Verbindung kriegt, dass man in gut einer halben Stunde in der Stadt ist. Hat funktioniert. Das, außer Spandau vielleicht. Und da kann ich, da genauso. Da kann ich aber noch ein paar Zahlen nennen, wenn wir schon dabei sind. Also um das sich mal vorzustellen, in Ost-West-Richtung ist Berlin rund 45 Kilometer lang. Und in Nord-Süd-Richtung rund 38. Berlin also ist ein Quadrat. Ein paar Kilometer fehlen noch, dann wäre es fast quadratisch. Berlin ist ein genau. Quadrat. Ja, halt mir auch ein. Ja. Wir füllen noch die Ecken aus und dann haben wir, da ist noch genug Platz in den Ecken. Ja, das wird ja noch weiter wachsen. Ne? Und vielleicht noch ein Fact zur Mauer, historisch gesehen. Man kann die Mauer nachvollziehen nach wie vor. Man kann, wenn man durch Berlin geht, sieht man, wo die Mauer war, wo die lang lief. Denn es sind immer vorhandene Pflastersteine verlegt über den gesamten Verlauf der Mauer. Hast du zufällig die Gesamtkilometerzahlen im Blick? Nee, die Gesamtlänge habe ich nicht, aber bevor du die gleich nennst, möchte ich noch ergänzend sagen, dass diese Mauer... Ich habe die nicht, ach, nicht im Kopf. Okay. Dass diese Mauer... Die läuft bei dir vor der Tür lang. Um Berlin, um West-Berlin rum. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Die geht komplett um West-Berlin rum. Wir haben eben gesagt, 45 Kilometer oder ja, also um die 50 Kilometer, 40 Kilometer ist Berlin hoch und breit. Das heißt, 20, die schließt eine Fläche ein von ungefähr 20 Kilometer Breite und 40 Kilometer Höhe. Ja. Das ist unvorstellbar. Das ist unvorstellbar. Und genau. Das ist nämlich auch der Punkt, ne? Dass die Westberliner wahrscheinlich eher der Meinung waren, dass sie eingesperrt gewesen sind. Und es ist tatsächlich so, mir hat ein Westberliner mal gesagt, der in dieser Zeit, wo die Mauer noch stand, Kind war, der sagte, ihr im Osten hattet sehr gut, ihr konntet an die Ostsee fahren. Wir konnten nirgendwo hin. Für uns war das immer ein Riesenaufwand, irgendwo hinzufahren. Und ja. Das ist schon, also da ist wirklich die Frage, da hat man mit einer Mauer, hat man da zwei Bevölkerungsgruppen eingesperrt, ne? Die Ost, den kompletten Osten und die Westberliner. So gesehen schon, ja. Was auf jeden Fall nochmal interessant ist, wir haben ja ein bisschen rumgefragt, du hattest es ja schon angedeutet, was mögt ihr an Berlin, was ist doof an Berlin, und vielleicht können wir da nochmal ein paar Stichpunkte nennen. Also wiederholen kann man natürlich sagen, dieser tolle öffentliche Nahverkehr, das hatten wir auch schon in den vergangenen Folgen immer mal wieder angesprochen. Ohne Frage, ne? Man wartet vielleicht also 15 Minuten auf dem Verkehrsmittel. Genau, also eine riesen Infrastruktur. Wenn ich René besuchen will, dann kann ich auf, ich sag mal, 10 verschiedenen Wegen dorthin fahren mit den Öffentlichen. Das ist wohl so. Und es funktioniert immer. Ne? Ja, hier wurde noch gesagt, auch öffentlicher Nahverkehr, durchgehender Nachtverkehr am Wochenende. Ja. Die Bahn fahren durch, rund um die Uhr. Das ist auch bitter nötig, wenn man mal nachts fährt. Also ich habe neulich den Fall, Bahn teilweise recht voll. Ich war irgendwie um 2 unterwegs gewesen. Und bin aus dem Osten Berlin in den Süden Berlins gefahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das dauert am Tag 1,5 Stunden. Also das ist wirklich ein weiter Weg. Und ich musste lediglich an einer Stelle 20 Minuten auf den Bus warten. Ne? Mitten in der Nacht. Ja. 20 Minuten. Ne? Also jetzt, wenn man das mal auf Verhältnisse in andere Städte, da würde man mitten in der Nacht wahrscheinlich bis zum nächsten Morgen warten müssen. Da musst du dich vom Bekannten abholen lassen, ja. Ja. Küchen aller Art bietet Berlin. Gut. Berlin ist nämlich multikulturell und damit sind natürlich die. Das ist doch in anderen Städten auch so. Also ich war schon mal in Köln und in München und da konnte man auch asiatisch essen. Ja, aber ich glaube, in Berlin ist es wirklich so, dass du, egal wo du hingehst, du findest sämtliche gastronomischen Möglichkeiten. Und findest, oder ich sage mal so, wenn du jetzt essen gehen willst, brauchst du nicht lange suchen in deiner Umgebung, bis du die Variante deiner Wahl findest. Ja, ne, ja. Es ist, kann so, man so, ist es so speziell für Berlin? Bin mir gar nicht so sicher. Es wurde hier genannt. So, okay, also ich würde dem durchaus zustimmen. Ja. Ich würde dem durchaus zustimmen. Na? Hier schreibt einer, man fühlt sich in Berlin als Ausländer nicht fremd. Ja. Aha. Ja, also nachvollziehbar. Also wir hatten vorhin kurz mal mein Umfeld so gescannt und jetzt kommen die alle zwar aus Deutschland, aber nicht aus Berlin, ne? Und ich hatte daraufhin mal versucht zu ergründen, warum oder wie die nach Berlin gekommen sind. Ob die jetzt sagen, ja, es liegt daran, weil Berlin so cool ist oder so. Und es ist tatsächlich so, also Berlin scheint ein Magnet zu sein, speziell jetzt auch für junge Menschen, die jetzt studieren wollen, ne? Und die halt dann in Berlin die Möglichkeit haben, ein Studium zu machen und die dann auch hier hängen bleiben, ne? Also ich glaube, du würdest eher nach Berlin gehen, als zum Beispiel, echt, wenn du die Wahl hast, Berlin oder Greifswald. Greifswald ist ja auch eine Unistadt, ne? Da ist es bestimmt auch nicht hässlich. Definitiv. Aber ich glaube, da hat Berlin schon den höheren Anziehungswert. Ja, dann Berlin hat halt auch viele Unis zur Auswahl, ne? Ja, das kommt auch der Größe dazu. Wahrscheinlich allein schon. Hier gab es noch das Feedback, Berlin ist sehr grün, hat viele Grünflächen und Seen, was nicht unbedingt üblich für eine Metropole ist. Und das ist ein Punkt, den werden wahrscheinlich viele, die Berlin nicht genauer kennen, auch nicht glauben, ne? Also da braucht man nur mal anfangen mit im Zentrum von Berlin, ne? Dass da eine riesen Grünfläche ist, der Tiergarten. Ach, stimmt, ja, natürlich. Hm. Oder Marzahn, Hellersdorf, da würde man sagen, was, das ist doch diese Plattenbausiedlung. Ja, guck dir die mal auf der Karte an, da siehst du, wie grün das da ist. Köpenick, Treptow, Das ist ja wohl die Lunge Berlins gefühlt. Also das, da hast du das Gefühl, die Leute mit dem bekannten Müggelsee. Ja, die Leute leben da im Wald, ne? Und wenn man sich Berlin mal auf der Karte anguckt, in Bezug auf Gewässer, dann wird man auch erstaunt sein. Also die Spree ist extrem präsent in Berlin. Wir haben die Havel, wir haben die Dahme, wir haben den Müggelsee, den Wannsee, ne? Das Einzige, wo Berlin halt so wieder ost-westmäßig getrennt ist, ist da tatsächlich Spree im Osten, Havel im Westen, Wannsee im Westen, Müggelsee im Osten, ne? Den Müggelsee sogar in doppelter Ausführung mit dem kleinen und großen Müggelsee, ne? Und dann natürlich noch viele andere Seen. Also aus dem Flieger raus, wenn man über Berlin fliegt, dann sieht man das auch ganz klar. Und da sieht diese Häuserflut in Berlin dann doch ein bisschen reduzierter dann plötzlich aus, wenn man das mal so in Gänze sieht. Also auch das ganze Grün, ja, also es lohnt sich mal. Gehört zu Berlin, ne? Berlin ist wirklich grün, das muss man sagen. Ne? Und Berlin ist nicht nur grün, Berlin ist auch tolerant, habe ich hier als Feedback. Ja, kommt immer auf die Stadtbezirke an. Also da braucht man sich mal nur zu Wahlzeiten angucken, was da gewählt wird. Aber ich glaube, prinzipiell sind Leute in Berlin oder die Berliner mehr gewöhnt als jetzt vielleicht Leute in kleineren Städten. Das also ja. Da muss man zum Teil auch ziemlich hart gesotten sein. Also ich war neulich am Cottbuser Tor und ja, das Publikum da ist nicht so sehenswert. Also es lohnt sich, da mal hinzugucken, um auch mal diese Seite von Berlin kennenzulernen. Aber da, ja, das ist, glaube ich, die Toleranz, die man dort lernt, wo man sagt, okay, das scheint offenbar auch dazu zu gehören. Und da bist du für andere Sachen schon ein bisschen entspannter. Ja. Ich saß heute auch in der S-Bahn und da riecht es nach Urin, ne? Habe ich auch nicht jeden Tag. Ne? Aber das ist dann schon so, wo ich denke... Da musst du tolerant sein. Ach ja, ne? Ist halt so. Solange man das nicht selber war. Ja, also, na klar, je mehr man unterwegs ist und an Orten ist, wo halt viele Menschenmassen und verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, da muss man natürlich auch entsprechend mit umgehen können, glaube ich. Ne? Ja. Und wir erleben es ja jeden Tag. Wir sind, René, du und ich, jeden Tag mit der Bahn unterwegs. Da gibt es schon einiges zu sehen. Ja. Aber das können wir euch sagen. Schönes. Also ich genieße das immer total, wenn ich mit der S-Bahn fahre, aus dem Fenster zu gucken und dann verschiedene Landmarks oder keine Ahnung, hier so Highlights aus Berlin zu entdecken. Ne? Und manchmal sehe ich dann auch was, wo ich sage, oh, was ist denn das? Dann gucke ich in die Karte und denke mir, ja, das guckst du dir beim nächsten Mal genauer an. Ne? Hast du aktuell irgendwas auf der Liste, was du, wo du als nächstes mal gucken willst, was dich mal interessiert? Oder hast du irgendeinen coolen Tipp, was man sich unbedingt angucken sollte? Was man sich unbedingt angucken sollte. Naja, also jetzt spontan, ehrlich gesagt nicht direkt. Ich finde diesen Mauerweg sehr interessant. Und da würde es ja, man muss ja nicht den kompletten Mauerweg zum Beispiel mal sich angucken, sondern einfach mal, also ich hatte so das Erlebnis, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe im Podcast, dass ich zum Beispiel mal nach Rosenthal gefahren bin, ganz im Norden Berlins. Und stand da plötzlich an diesem gepflasterten Stein, wo der Mauerweg lang war. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Und dann hat man das so ganz anders wahrgenommen, ne? Also eher durch Zufall dann auch entdeckt. Aber ich glaube, wenn man sich so ein paar Ziele nimmt oder einfach mal mit der S-Bahn an die Endstellen fährt, zum Beispiel Richtung Spandau, und einfach mal guckt, was da, wie es da aussieht, was da so ist, da kann man auch schon so ein bisschen seine Heimat entdecken. Zu den Pflastersteinen nochmal ganz kurz, weil ich glaube, das hatten wir vorhin gar nicht zu Ende gebracht. Du hattest gesagt, dass man die Berliner Mauer an diesen doppelten Pflasterstein reinsieht, ne? Und da wollte ich nur mal als Tipp geben, bevor ihr da jetzt doll in Berlin sucht, weil das ist zum Teil wirklich schwierig zu erkennen, wo ist denn jetzt mal die Mauer gewesen. Also da sind viele Orte sind zusammengewachsen, andere, weil sie dann halt nachträglich erst bebaut wurden, ne, wurden Lücken gefüllt und da ist es dann gar nicht mehr wirklich zu erkennen. Andere Ecken, da sieht man es ganz klar. Aber wenn ihr mal am Potsdamer Platz seid, bei dieser ältesten Ampel Berlins, dann müsst ihr mal an den Leipziger Platz, das ist im Prinzip der Platz, der große Platz vor der Mall of Berlin. Da steht auch ein kleines Stück Mauer. Das kann man vielleicht sogar zur Orientierung nehmen. Da steht ein Stück Mauer, was bemalt ist. So, ich glaube, zwei so eine Streifen. Und wenn man da von diesem Mauerstück auf den Boden guckt, da geht ein Streifen einmal quer über den Leipziger Platz. Und der kennzeichnet zum Beispiel den Standort der damaligen Berliner Mauer. Wobei man auch sagen muss, es gibt, bei Mauer ist immer ein bisschen schwierig, es gibt ja die echte Grenze, ne, die politische Grenze, es gibt die Berliner Mauer und es gibt die Hinterlandmauer. Ne, und zwischen Hinterland und Mauer und der echten Mauer, der Vorder, heißt die Vorderlandmauer, ich weiß es nicht. Dazwischen ist ja der Grenzstreifen. Ich weiß jetzt auch nicht, was die dann immer da kennzeichnen, ob das die Berliner Mauer ist. Ne? Weil es ist tatsächlich so, dass der halbe Meter vor der Berliner Mauer noch mit zu Ostberliner Staatsgebiet gehörte. Also man hat die Berliner Mauer tatsächlich ein Stück weg von der Staatsgrenze gebaut, damit man die Mauer von der Außenseite, diesen halben Meter da auch noch irgendwie hat. Und ich habe mal gehört, das war in der Sebastianstraße, das ist ein Gebiet, da ist Ost und West ganz nah beieinander, da sind auch einige Fluchtversuche langgegangen, dass Handwerker, die dann an der Berliner Mauer auf Westseite gearbeitet haben, immer mit Militär kommen mussten, weil sie sich dann quasi, um da irgendwelche Reparaturarbeiten machen zu können, mussten sie Ost-Berliner Gebiet betreten. Ne? Und da musste halt immer alles schön sauber abgestimmt werden. Ja. Ja, mit bestimmten U-Bahn-Linien ist man ja zur Zeit der Teilung auch durch das andere Stadtgebiet gefahren, ohne anzuhalten. Du machst echt ein Fass auf. Weil, also das ist wirklich auch ein super interessantes Thema. Es ist tatsächlich so, dass die Westberliner, ich weiß jetzt nicht an genau welcher Stelle, das müsste unten am Nordbahnhof gewesen sein, so die Richtung, muss man mal in die Karte schauen, da sind die Westberliner durch Ostgebiet gefahren und haben stillgelegte Bahnsteige gesehen, auf denen eben Soldaten der Volksarmee standen und die gesichert haben. Ne? Und selbst diese Soldaten wurden da teilweise eingesperrt, damit die nicht abhauen in den Westen. Ne? Und dann gab es noch mir wären eher die U-Bahn jetzt eingefallen, statt die S-Bahn. Ja, ich meinte die U-Bahnhöfe. Ja. Ich meinte die aber U-Bahnhöfe. Aber da bist du ja die S-Bahn in dem Bereich auch unterirdisch fährt. Die fährt, Nordbahnhof fährt die unterirdisch. Richtig. Die fährt richtig. Potsdamer Platz unterirdisch, ja. Die fährt diesen ganzen Bereich da unterirdisch. Also die heutige U8 zum Beispiel, ne, die führt ja sozusagen aus dem Westteil Wittenau irgendwie über den Alexanderplatz, Heinrich-Heine-Straße und dann Richtung Hermannstraße, Hermannplatz. Und da gibt es einige Bahnhöfe, die Geisterbahnhöfe waren, die durchfahren wurden. Da lohnt es sich bei YouTube mal zu gucken, Geisterbahnhöfe Berlin, da kann man, glaube ich, ein bisschen Material auch sehen. Definitiv. Ja. Aber weißt du was, René? Ich glaube, wir schaffen gar nicht mehr das Quiz. Ich wollte ja doch ein paar tolle Quizfragen stellen. Echt? Und jetzt, also dann müssen wir definitiv nochmal eine zweite Folge machen. Ja. Und vielleicht sammeln wir in der kommenden Woche einfach mal ein bisschen Feedback ein. Sehr gern. Weil ich hab also eine komische Sache, um das U-Bahn, weil es beim U-Bahn-Thema jetzt einfach so klappt, möchte ich noch loswerden. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Eine wirklich coole U-Bahn-Strecke ist die U1. Ne? Die geht durch Kreuzberg. Die fährt übrigens auch entlang. Also es ist die Hochbahn, Oberbaumbrücke, sehr geschichtsträchtig alles. Die ehemalige Zollmauer des alten Berlins, also nicht Ost- und West-Berlin, sondern des alten Berlins. Darauf bewegt sich die U1. Und die fährt am Gleisdreieck durch ein Haus durch. Ja, richtig. Da treffen also sich U1 und U2. Ich habe mir noch nicht angeguckt. Also es lohnt sich da auch von unten mal zu gucken, wie die auf dieser Hochtrasse fahren. Ich glaube, das war auch mal eine Hochbahn gewesen, ne? so eine Magnetbahn. Genau, die was? M-Bahn, die fuhr, glaube ich, Anfang des 19. Jahrhunderts oder so, ne? Irgendwie oder nach irgendwas war da mal Vorkriegszeit, gewesen, ja. Irgendwie so in dem Gebiet. Ist schon lange her, da fuhr damals diese M-Bahn, aber heute fährt die U-Bahn nur. Ja, also das ist so ein Punkt, den ich habe es mir noch nicht in echt angeguckt, also man kann das ja alles im Netz angucken, ne? Aber es ist wirklich ein ganz anderes Gefühl, wenn man leibhaftig davor steht und das ist so ein Ding, den habe ich noch auf der Liste. Gleisdreieck ist jetzt für mich auch ein Katzensprung. Werde ich definitiv mal anschauen und dann auch berichten. Genau, da ist halt auch viel passiert am Gleisdreieck, ne, die letzten Jahre. Also wenn ihr irgendeinen Tipp habt oder so, ne, um jetzt hier langsam zum Ende zu kommen, dann lasst uns unbedingt wissen, ne, also ob ihr Berliner seid oder nicht Berliner, wenn ihr irgendwas zum Thema Berlin habt, ne, oder irgendwas wissen wollt. Wir sind hier vor Ort, wir können das für euch alles rausfinden, leibhaftig. Ne? Genau. Oder wenn ihr irgendeinen richtig geilen Tipp habt, den man auch als Berliner vielleicht nicht kennt, dann immer her damit. Ne? Gebt uns unbedingt Feedback und dann werden wir nämlich das alles einfließen lassen in eine zweite Folge. Wir haben von jedem Thema eine zweite Folge, weil einfach eine Stunde nicht reicht. Richtig. Naja, und wie gesagt, es kann ja auch sein, dass wir demnächst auch von einer Sehenswürdigkeit mal direkt senden. Na? Ist nicht ausgeschlossen. Kannst du dich daran erinnern, dass wir mal vorhatten, einen Podcast zu machen, oder besser gesagt, naja doch, das ist ein Podcast, wäre es gewesen, wo man sich die Kopfhörer in die Ohren steckt und dann mit uns durch Berlin läuft und wir dann sagen, okay, und jetzt gehst du über die Straße rüber und dann stehst du jetzt vorm Roten Rathaus und erzähl ein bisschen, so, jetzt geh mal weiter, geh mal da lang. Zum Beispiel. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Vielleicht, ja, das wir wollten mal ganz groß mal ins Reiseführergeschäft einsteigen und euch Berlin zeigen, ja. Ja, kann man ja nochmal drüber nachdenken. Da bin ich auf das Feedback gespannt. Ja, dauert es. Genau, bis es soweit ist, werden wir erstmal euer Feedback, euer aktuelles Feedback abwarten. Und Stefan, dann würde ich dir jetzt die Abschlussrunde übergeben. Das ist nett. Ja, auch nochmal rein. Liebe Zuhörer, wir hoffen, es hat euch gefallen, ein bisschen über Berlin zu erfahren. War hoffentlich auch viel Neues für euch dabei. Und wie gesagt, Fortsetzung folgt sehr gerne. Wir wollen euer Feedback, Kontaktmöglichkeiten nennen wir jetzt nicht nochmal, die sind bekannt. Oder hört euch nochmal am Anfang unser Housekeeping an, da haben wir sie auch nochmal genannt. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In 2 Wochen geht's weiter. Dann mit einem anderen Thema. Und ja, René, ich denke, Berlin ja, wird uns noch öfter beschäftigen. Auf jeden Fall. Und ich kann sagen, Stefan, das hat mal wieder richtig Spaß mit dir gemacht. Ja, das war super. Ich werde mir jetzt ins Bett werfen und träume heute Nacht von deiner Zahn-OP. Es war doch gar keine OP. Was erzählst du da? Nee. Ach so? Ich werde jetzt nochmal eine Currywurst und einen Döner futternieren. Und ich werde jetzt meine kalte Pizza essen, die schon seit einer halben Stunde rumsteht. Ja, hättest du doch mal warm gemacht. Na? Also. Ach so, nee. Ich müsste ja auch eine Currywurst essen, ich bin ja Berliner. Ja, haha. Ich esse jetzt auch eine Currywurst. Alles klar, war alle Klärchen. Dann machen wir jetzt Feierabend. Und, das hat gefetzt, war Urs toll mit dir. Urs toll, genau. Und dann würde ich mal sagen, haust du drin, René, wa? Du auch. Mach's gut, Stefan. Mach's gut, Leute, wir hören uns. Tschüssikowski. 4. Vielleicht haben wir ja schon genug Material für die Outtakes jetzt. Ich habe noch 4 Stunden Aufnahmezeit. Ja gut, da ich habe so einen riesen Chip da drin, da können wir das ganze Jahr bis Silvester können wir senden. Oh, warte mal, jetzt läuft die Sanduhr schon. Die Sanduhr? Wie, was hast du vor? Ich mache das hier alles altmodisch, die Zeit nehmen. Ich mache das mit der Sanduhr. Achso, und hast du ein Tonbandgerät, ja, noch, wo du es aufzeichnest? Mhm. Hast du denn irgendwie spezielle Wünsche, auf die wir eingehen müssen im Podcast? Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen auf keine Wünsche von mir eingehen. Wir machen das ja nicht wegen mir, wir machen das ja wegen dir. Naja, nee, das stimmt auch nicht so ganz. Ich wurde ja gezwungen. Wie Otto so schön sagte, man hat mich gezwungen mit Geld. Apropos, die Überweisung für April ist noch überfällig. Ah, okay, alles klar, dann machen wir das so. Perfekt. Wir haben's. Siehst du, warte, die Sendung hat noch nicht mal angefangen und wir haben schon eine Sache optimiert. Wenn das jedes Richtig. Mal so läuft, dann mal ein lieber Mann. Na los, zähl. 5, 4, 3, 2. Boah, das hat sich sogar in meinem Ohren synchron angehört. Also wenn das kein synchroner Klatscher war. Also bei mir war das wie ein Gewitter. Erst kam der Blitz und 10 Sekunden später kam der Donner. Oh, ey, eine schöne kalte Pizza.